WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht heute, also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 64 Jahre alt und heißt Brigitte. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Hallo Brigitte. Ich wollte erzählen, mit Nachbarschaftshilfe oder mit Nachbarn mitdenken. Ja. Wir haben gestern bei uns im Haus einen Toten gefunden. Ach du je. Ja. Ist es ein Mietshaus, ein großes Mietshaus? 12 Partien wohnen im Haus. Ja. Und eine Nachbarin sprach mich nachmittags an, weil so viele Fliegen im Treppenhaus wären. Mhm. Der Briefkasten wäre voll. Nun war ich 4 Wochen in Urlaub, also habe ich natürlich nicht so drauf geachtet. Und die Fliegen habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Und dann haben wir geklingelt, machte nicht auf. Und dann sage ich so, ist egal, ich rufe jetzt die Polizei. Um welche Person handelt es sich denn da? Wer wohnte da? Ein stehender Mann. Ja. Ich schätze ihn so Mitte bis Ende 50, hat sich rausgestellt, 60 war er. Ja. Und dann kam die Polizei. Ja. Naja, und dann haben sie nachher, die Feuerwehr hat dann die Tür aufgebrochen und hat ihn dann da gefunden. Wie lange lag er schon da? Am 22. September ist er verstorben. Roch man denn das nicht im Haus? Nein. Keine Heizung an. Das Wetter war zu dem Zeitpunkt ja noch gut. Und dass man das eben halt nicht gemerkt hat. Aber wie kamen die Fliegen ins Treppenhaus? Ja, durch die Türritzen. Durch die kleinen Türritzen oder unten drunter vielleicht her. Aber eine Nachbarin, also die da Wohnung direkt unter hat, die hat, die sagte, dass sie Maden gefunden hatten. Sind das? Es ist ein altes Haus und das sind Hohldecken. Also Holzfußboden, Stroh und dann eine kleine Gipsschicht drauf. Aber und dann geht natürlich sowas durch. Absolut, aber dann wundert es mich wirklich, dass da nicht doch irgendwelche Gerüche dann auch durch die Türen oder durch die Türritzen gezogen sind. Nein, also wie gesagt, also weil es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht warm war und er wohl keine Heizung anhatte. Ein Fenster hatte er auch auf im Bett. Und da sagte man uns dann nachher, dass die Badewanne voller Laub gewesen wäre, was halt eben reingeweht ist. Weiß man, woran die Person gestorben ist? Nein, noch nicht. Wie war dein Verhältnis zu dieser Person? Man hat ihn gesehen, hat guten Tag gesagt und das war's. Und so war es wahrscheinlich mit allen anderen im Haus auch? Mit allen Leuten. Also es hat keiner mal irgendwie ein privates Wort mit ihnen gewechselt. Also wirklich nur guten Tag. Wie lange hast du denn mit diesem Menschen da in dem Haus schon zusammen gewohnt? Also im April werden das 29 Jahre. Ach. So lange? Ja. Und da kennt man sich nicht ein bisschen? Nein. Das haben wir jetzt heute beschlossen, dass wir uns jetzt im Januar alle mal zusammensetzen wollen, damit wir uns mal treffen, damit wir uns kennenlernen. Es ist ja heute leider Gottes so, es ist ja auch im verhältnismäßig kleinen Haus, dass die Leute sich nicht mal mehr vorstellen. Wenn die neu einziehen? Ja. Da ist vor einiger Zeit jemand eingezogen, den habe ich mal kurz gesehen, weil ich zur gleichen Zeit nach Hause kam und er einen Pizzaboden an der Tür hatte. Okay, das kann ich noch verstehen, wenn jemand neu einzieht, aber wenn jemand fast 30 Jahre oder wenn man 30 Jahre zusammen in einem Haus wohnt, da kriegt man doch irgendwie schon Sachen mit, wie lebt der, was ist der vom Beruf und gibt es da eine Familie oder man trifft sich im Keller, man plaudert mal ein bisschen miteinander. Also nichts. Ich habe ihn einmal angesprochen, weil bei uns das Telefon falsch angeschlossen wurde und auf sein Apparat hin. Ich habe das aber auch nur gemerkt, weil bei unser Telefon klingelte und ich rangegangen bin und da wurde sein Name genannt. Wieso melden Sie sich so? Nee, und da haben wir dann gemerkt, dass es falsch angeschlossen wurde. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, er möchte das bitte der Telekom in Rechnung stellen. Ja. Die Telefongespräche, die wir führen, weil wir eine Flatrate haben. Ja. Nein? Ja, ja. Wie alt ist der Mann geworden? 60. 60 Jahre. Das hat man euch jetzt so gesagt. Das wusstet ihr wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ja. Also ich hatte ihn bis Mitte bis Ende 50 geschätzt. Nun weiß man gar nichts. Vielleicht, wenn ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis da gewesen wäre, hätte er noch irgendwie sich bemerkbar machen können. Ja, ja. Kann aber auch sein, dass er natürlich ganz schnell gestorben ist. Und Nein, das weiß man natürlich nicht. Man weiß auch nicht, ob er noch gearbeitet hat. Vielleicht, dass er gerade in Rente gegangen ist, wäre ja möglich mit 60. Mhm. Aber das sind alles Sachen, die man halt eben überhaupt nicht weiß. Das denke ich so oft, wenn ich hier durch Köln gehe und die großen Häuser sehe. Wer weiß, wie viele Menschen wirklich so ganz, ganz einsam und isoliert in diesen großen Häusern leben. Ja. Und ja. Niemand kriegt von deren Schicksal etwas mit. Mhm. Ob die traurig sind, ob die krank sind. Das wird immer schlimmer. Ja, das wird immer schlimmer. Das war früher anders. Ja. Wobei früher, vor 30 Jahren war es dann ja auch nicht anders. Naja, da kannte ich noch alle Leute hier im Haus. Na gut, aber ihn auch nicht. Naja, wie gesagt, weil man keinen persönlichen Kontakt zu ihm hatte. Ja. Wir haben hier Feste gefeiert im Innenhof. Der ist nie gekommen. Mhm. Aber jetzt habt ihr entschieden, euch mal ein bisschen näher zusammenzutun. Ja, also jedenfalls unser Hauseingang hier. Ja, finde ich eine gute Idee. Und wenn was ist, dann kann man mal klingeln oder sich irgendwie bemerkbar machen. Im Altbau kann man klopfen, das hört man unten. Oh ja, und klingeln haben wir da wecken, kann man Tote mit aufwecken. Entschuldigung, aber es ist so, Tote mit aufwecken. Wie ist denn das jetzt mit der einen Nachbarin, die unter ihm wohnt, wo die Maden durchkommen? Das ist ja nur extrem ekelhaft. Wie kriegt man das weg? Habt ihr euch da schon... Da wird ein Kammerjäger kommen müssen. Mhm. Da möchte ich auch nicht drunter wohnen. Nee, ich auch nicht. Also... Und das hat sie dann heute erzählt, dass sie gestern auch noch Geburtstag hatte. Ach du je, das auch noch. Ja. Also, ihr werdet jetzt in eurem Haus was ändern. Ja. Und das ist ein guter... Das kann ich allen Leuten wirklich nur nahelegen. Also das hat mich, weil mein Mann ist auch vor 3 Jahren verstorben, kann ich wirklich allen Alleinstehenden nur nahelegen, in Kontakt mit den Nachbarn zu halten. Mhm. Birgit. Damit die sich mal Gedanken drüber machen. Guter Aufruf. Gut, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Bitte, bitte. Alles Gute wünsche ich ihr. Dankeschön, tschüss. Ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Michael. Michael ist 37. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Warum rufst du an? Ja, mein Thema ist Pornosucht bzw. Sexsucht und die damit verbundene Aufeislegung meiner Beziehung. Die damit verbundene auf Eislegung deiner Beziehung. Also Klartext, du bist pornosüchtig. Ich denke, dass ich pornosüchtig bin, und du bist so in dieser Pornowelt, dass du gar keine Kraft und Interesse mehr hast für deine Freundin? Nee, ganz so schlimm, denke ich mal, ist es noch nicht. Also ich glaube, ich habe vorher jetzt schon gemerkt, dass das dahin abdriftet und dass ich da dringend irgendwie was machen muss. Wer hat denn die Beziehung auf Eis gelegt? Deine Freundin oder du? Meine Freundin, ja. Ach so. Also ah. Das Ganze ist sehr, sehr kompliziert. Ich versuche das mal ganz schnell zusammenzufassen. Mach's mal ganz einfach. Ja, also meine Freundin hat eine Festplatte gefunden von mir vor geraumer Zeit mit Pornos drauf. Daraufhin haben wir einen riesen Streit gehabt darüber. Sie ist also, was das angeht, überhaupt nicht tolerant. Wie viele Pornos waren da drauf? Das war eine 500 Gigabyte Festplatte. Das sind ungefähr wie viele Filme? 1000. Ja. Ne, ungefähr? Ich schätze mal, das sind alles so kleine Clips. Boah. Ja, alles Amateurvideos und keine Spielfilme oder sowas, sondern eigentlich im Prinzip alles nur Voyeurismus und Amateurvideos. Das ist alles heutzutage im Internet schnell und schnell zu kriegen. So, das hat sie gefunden und war nicht erfreut darüber. Nein, war überhaupt nicht erfreut darüber und wir hatten daraufhin einen riesen Streit und ich habe ihr dann hoch und heilig versprochen, das sein zu lassen und habe sämtliche Festplatten gelöscht. Sie hat ja nur eine gefunden. Es existierten ja noch 3 weitere oder 2 weitere. Mhm. Jetzt ein paar Monate später, aktuell jetzt vor einer Woche, hat sie dann wieder eine weitere Festplatte gefunden, weil ich es einfach nicht sein lassen konnte. Ja. Ich gucke mir das überhaupt nicht an. Ich lade das einfach nur runter. Wie? Und es waren schon wieder 300, 400 Pornos. Wie? Weiß ich nicht. Du lädst es runter und guckst es dir nie an? Ja, bei Bedarf. Ne? Bei Bedarf, okay. Ja. Verstehe. Ja, bei Bedarf. Also man spult das so durch, zack, nächste. Spult das so durch, zack. Also man nimmt das eigentlich gar nicht so richtig wahr. Ja, okay, weil du wahrscheinlich schon so abgestumpft bist, dass du gar nicht mehr richtig genau detailliert hinguckst, sondern das alles so an dir vorbeirauschen lässt. Ja, genau. So, jetzt hat sie wieder welche gefunden, eine Festplatte und nu? Jetzt hat sie wieder eine gefunden, unter anderem hat sie auch noch eine Kamera gefunden, wo eben von mir ein Porno drauf war. Von dir ein Porno? Ja. Mit einer anderen Frau? Mit einer anderen Frau. Das ist aber anderthalb Jahre her und ich wusste auch nichts von dieser Existenz, dass da diese, das war nur so ein 10 Sekunden, aber es war eben eindeutig. Schau mal, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr, sehr lange, mit über 10 Jahren und jetzt fest zusammen seit anderthalb Jahren. Und diesen Porno hast du vor ihr gedreht oder als ihr schon zusammen wart? Ja. Wie ja? Beides. Beides. Beides? Man weiß es nicht genau. Es war genauso die Zeit, wo wir zusammengekommen sind. Okay, da war die natürlich jetzt völlig aus dem Häuschen zurecht. Sie ist jetzt völlig und hat gesagt, vertraut mir natürlich nicht mehr und ja. Und alles sind Lügen. Ich habe aber jetzt dadurch im Prinzip erkannt, dass das nicht normal ist, dass man sich im Prinzip so viel und sag mal auch so einfach, man wird ja im Internet damit überhäuft. Mhm. Man gibt irgendwas bei einer Suchmaschine ein und kriegt automatisch erstmal irgendwelche Pop-ups mit Pornobildchen, mit nackten Frauen und, Damit ich mir mal so eine Vorstellung machen kann, wie viele Stunden am Tag konsumierst du Pornografie? Sag mal, wo ich mit meiner Freundin noch fest zusammen gewohnt habe, nicht richtig fest zusammen, wir haben getrennte Wohnungen, weil ich war aber trotzdem immer bei ihr und sag mal, da eigentlich selten, weil wir auch keinen Computer hatten. Jetzt haben wir uns einen Computer angeschafft vor, ich sag mal, 4 Wochen und dann eigentlich fast jede freie Minute. Und sonst, wenn du nicht bei deiner Freundin warst, wenn du dann zu Hause warst, alleine? Ständig, der Computer war nur an. Ständig. War nur an, hat runtergeladen. Also wenn du zum Beispiel im Fernsehen irgendwie einen Film guckst, läuft nebenher der Porno? Nee, der Computer lädt dann runter. Ja. Und dann gucken wir mal zwischendurch rein und spult das dann so durch und dann wird das nächste runtergeladen. Wie sah denn der Sex mit deiner Freundin aus? Gut. Gut. Gut. War nichts zu beanstanden, überhaupt nicht. Das ist ja das, was mich da auch so... Macht mich auch stolzig, wenn das ein guter Sex ist, wozu dieser wahnsinnige, exzessive Konsum von Pornografie? Ja, ganz genau das ist es ja. Hast du die Pornografie ausschließlich konsumiert oder währenddessen auch immer und ganz oft onaniert? Früher oft onaniert, jetzt eigentlich nur konsumiert. Das degeneriert, glaube ich, komplett die Sexualität, wenn man das im Übermaß konsumiert. Ja, das degeneriert alles. Ich hatte ganz selten Orgasmen, weil es einfach zu viel war schon. Das war schon so weit, dass sie sich eben gefragt hat, macht sie irgendwas falsch oder sonst irgendwas, dann kam das natürlich mit den Pornos auf. Und jetzt war es gerade wieder so, dass es wirklich in Gange kam und dann wird wieder konsumiert. Aber du musst doch klar sagen können, ob du diesen Clip, den du da mit einer Freundin gedreht hast, ob du da schon mit deiner Partnerin zusammen warst oder nicht, das musst du auch klar rekonstruieren können. Ich sage jetzt mal ja. Du warst mit ihr schon zusammen? Ja. Ja. Das ist natürlich ein Hammer für sie. Und ihr wart gerade frisch zusammen und dann drehst du mit einer anderen Frau im Porno. Ja, ganz genau. Und den hat sie sich auch noch angucken müssen. Wie gruselig für sie. Ja. Hat sie dich jetzt komplett vor die Tür gesetzt oder du hast gerade gesagt, auf Eis gelegt? Ja, also jetzt klassisch meine Sachen für die Tür gestellt. Wollte mich nicht sehen, wollte nicht mit mir sprechen. Wir haben ganz kurz, weiß ich mal, 2 Stunden über Facebook uns geschrieben. Aber ansonsten ist absolute Funkstille. Ich glaube, halt, die braucht braucht eben Zeit, um die Sachen eben zu verarbeiten. Ja, aber die Zeit allein bringt es auch nicht. Du musst ihr jetzt auch ein Signal setzen, dass du was verändern willst. Ja, richtig. Und sonst funktioniert das nicht. Genau. Das ist im Prinzip das, was ich ja auch möchte. Weil, wie gesagt, ich habe es einmal gemacht, ich habe es wieder gemacht. Ich habe sie belogen. Zum anderen habe ich ihr Vertrauen komplett missbraucht. Das Vertrauen ist völlig im Eimer. Aber mir liegt... Also du bist ja sehr reuig, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Und ja, ich war jetzt eine Woche krank geschrieben. Ich hatte zum Glück viel Zeit, darüber nachzudenken. Das heißt, es liegt dir viel an der Frau? Ich liebe diese Frau über alles. Ja. Wenn, muss jetzt auch schon wieder schlucken. Wenn du das so dir durchspielst im Kopf, die Vorstellung, ganz ohne Pornos auszukommen, wie ist das für dich? Ich will es, aber ich habe Angst davor, dass ich das, wie gesagt, man muss, ich will mir da, also ich will mir da irgendwie, ich muss mir da professionelle Hilfe suchen, weil das spielt sich ja schon seit Jahren ab, das spielt sich ja mal mit Pornos, das seit, ich sag mal, seitdem es Internet gibt, hat sich das immer mehr so hochgeschaukelt und sag ich mal. Gut, Michael, du musst zu einer Sexualberatung gehen. Ja. Finde ich, du bist ja selbst bereit dazu, sagtest du gerade, ja. Ja, definitiv. Dieses ist natürlich schon mal ein gutes Signal an deine Freundin, wenn du sagst, ich bin bereit dazu und ich habe auch schon einen Termin und werde da hingehen. Ja, anders kriege ich das nicht, glaube ich, nicht in den Griff. Genau, mehr. Das signalisiert ihr ja auch, dass du was verändern willst. Und wenn sie dich auch noch liebt, ich habe das im Gefühl, dass das vielleicht auch so noch ist, kann das gut sein. Und ich hoffe sehr, dass ihr dadurch dann auch nochmal eine Chance bekommt. Ja. Darüber hinaus, das kannst du dann ja auch in der Sexualberatung mit den entsprechenden Leuten da beraten, wäre vielleicht auch eine Paarberatung anschließend auch noch ganz gut, dass du sie mit einbeziehst und dass da gemeinschaftlich so ein paar Perspektiven dann aufgezeigt werden. Ja, du musst das tun. Wenn man das nochmal wieder in Gang kriegt, Bitte? Ich glaube, wenn man das nochmal wieder in Gang kriegt, dann, wenn sie dazu bereit ist und mit mir darüber redet. Und deswegen musst du viel in die Waagschale jetzt werfen. Du musst jetzt aktiv werden. Du bist reuig, das ist super. Du willst irgendwo hingehen, das ist super. Jetzt musst du das auch einfädeln. Wo du am besten hingehst und wie man das anstellt, das wird dir jetzt meine Psychologin, die Christina, sagen. Die ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Und da musst du agieren und dann gibst du deiner Freundin Bescheid und dann musst du mal gucken, wie sie darauf reagiert. Ja. Du musst das tun. Auf jeden Fall. Michael, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, ganz kleines Kompliment noch. Ich höre dich seit Jahren. Seit Jahren. Ja, Jahren. Ich habe es ganz, ganz lange nicht mehr gehört und das durch die Situation wollte ich mal gucken und dich gibt's immer noch. Super. Michael, vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute, danke, du legst auf und wir melden uns. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Übrigens mal so kurz zwischendurch gesagt, nächste Woche heißt unser Thema Das Böse. Näheres dazu morgen. Hier ist Gerd. Gerd ist 76. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gerd. Gerd, weswegen rufst du an? Ich rufe an noch Beziehung nehmend auf gestern, auf Glück. Glück im Unglück. Ja, Glück im Unglück kannst du nicht sagen, genau, aber auf Glück. Ja? Ja. Erzähl mal. Ich bin schwul, ja? Mhm. Und ich habe mich meiner Frau und meinem Sohn vorher schon geoutet. Aha. Wie alt warst du da, als du dich deiner Familie gegenüber geoutet hast? Ungefähr. So 40. 40. Da war der Sohn schon groß, wahrscheinlich. Ja, noch jugendlich, ne? Ja. Und wie haben die darauf reagiert, deine Frau? Mein Sohn hat da gar nicht groß drauf reagiert, ja. Mhm. Und der hat sich nichts anmerken lassen. Und meine Frau, ja, im Anfang war das nicht so ganz so der Bär. Das kann ich mir vorstellen. Für die, ich meine, lustig ist das nicht, für die brach ja wahrscheinlich eine ganze Welt zusammen. Ja, aber nun muss ich eins, das ist aber keine Entschuldigung, muss ich eins sagen, meine Frau ist seit 47 Jahren jetzt schon depressiv, manisch-depressiv. Mhm. Und das ist immer schlimmer geworden. Vom Krankenhäusern ist austherapiert worden. Sie ist jetzt in einem Heim, in einem sehr guten Heim, muss ich sagen. Und wenn sie hat jetzt im Moment wieder so einen Depressionsschub. Mhm. Und Gerd, bist du denn damals, das ist ja dann schon 36 Jahre ungefähr her, als du dich da geoutet hast, ja, bist du da mit der Frau zusammengeblieben? Ja, ich bin zusammengeblieben, ja. Ja. Und wir haben auch glückliche Jahre verlebt. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren und es war eine gute Zeit. Also ihr wart so gute Freunde? Ja. Ja. Jetzt wolltest du mir aber was über Glück erzählen. Ich meine, das ist auch schon gut, wenn das so funktioniert hat, aber du wolltest bestimmt noch was anderes erzählen. Ja, das große Glück war, dass ich vor 4 Jahren, Coming Out kann man ja nicht mehr sagen, aber sagen wir ruhig nochmal, mein zweites Coming Out hatte. Ach so. Und bin an die Öffentlichkeit gegangen. Was heißt Öffentlichkeit? Meine Frau war wieder im Krankenhaus und da habe ich, ging ja aber einigermaßen wieder und da habe ich ihr gesagt, weißt du, ich will jetzt so leben, wie ich bin. Und da hat meine Frau zu mir gesagt, tu es doch. Ach, das ist ja toll. Ja. Und was hat das dann für eine Folge für dich gehabt? Wie hast du es gemacht? Ich habe es dann gemacht. Ich habe in der Zeitung immer eine Annonce gelesen von der Rosa Strippe in Bochum. Das ist ein eingetragener Verein, der wird vom Land NRW und von der Stadt Bochum bezuschusst. Mhm. Ja. Und da treffen sich Schwule? Da treffen sich Schwule und ja. Lesben. Ja. Der ist auch, die sind auch dafür. Angehörige von Schwulen und Lesben, sagen wir mal Eltern und so, die nicht fertig werden, das sind auch Gesprächskreise und da bin ich in einen Gesprächskreis reingerutscht. Bei der Rosa Strippe? Bei der Rosa Strippe. Und da habe ich Leute kennengelernt und mit denen habe ich auch Kontakt gehabt und auch... Gut, aber da hast du dich dann in diesem schon ohnehin schwulen Kreis, hast du dich geoutet? Hast du dich denn auch so bei den Nachbarn, deinen Verwandten und so? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und die Leute wissen alle. Du hast es aber dann erst mit 72 hast du das gemacht? Da habe ich den Rundumschlag gemacht. Und wie haben die Leute dann im Mehrfamilienhaus? Die haben zu mir gesagt, du hast so viel für deine Frau in deinem Leben getan. Jetzt lebe so, wie du bist und tu was für dich. Das ist eine tolle Reaktion. Ja. Das heißt, das erlebst du dann oder hast du dann und bis heute als großes Glück erlebt, jetzt so leben zu dürfen? Ja, ich lebe auch. Ich bin ja jetzt 76 und ich kann nicht mehr so. Das ist eine Erbengemeinschaft und ich kann nicht mehr so viel tun. Mhm. Und die Leute nehmen mir teilweise Arbeiten ab. Hast du denn auch noch einen Partner? Ich habe einen Partner gehabt, auch da war keine direkte Partnerschaft. Ich habe mal so kurzzeitige Beziehungen gehabt. Ja. Und mir ist an der Partnerschaft überhaupt nicht mehr gelegen, weil ich habe mein Alter und ich habe mit mir selber genug zu tun und möchte nicht, dass jemand Fremdes in meinem Haushalt auch noch rumkramt. Ach so. Ja. Aber Gerd, das ist doch eine tolle Geschichte, dass du im Alter so diesen Befreiungsschlag hast machen können. Ja. Denn du gehörst ja einer Generation an, für die es noch sehr schwer war. Als ihr junge Männer wart, war das ja ein Drama damals, schwul zu sein. Ja. Mir ist das damals auch nicht 100% selber bewusst gewesen. Hast du denn in diesen vielen Jahren der Ehe, hast du heimlich mit Männern auch Sex gehabt? Ich habe mit einem Mann ein halbes Jahr Sex gehabt und da wusste aber meine Frau von. Ich habe nichts verheimlicht. Mhm. Nachdem du dann mit 40 dich schon ihr gegenüber geoutet hattest, hast du ihr das dann erzählt? Ja. Ja. Und vorher, als du ihr das noch nicht gesagt hattest, gab es da auch heimliche Männer? Da gab es auch noch keine Beziehung. Noch keine Beziehung. Das heißt, eine Liebesverbindung mit einem Mann hattest du nie in deinem Leben? Bis jetzt nicht, nein. Ja, wer weiß, vielleicht kann es ja noch kommen. Ja. Bei der Rosa Strippe kann man sich ja kennenlernen zum Beispiel. Nein, das ist kein Verein zum Kennenlernen. Ach so, okay. Da ist aber einmal im Monat, jeden dritten Samstag, ein Kaffeepott heißt der hier. Und da kommen auch Leute hin, da trifft man sich. Ne? Und mir ist, ich habe auch einen Bekannten, mir ist mehr an der Freundschaft gelegen als an dem Sex, der muss unbedingt nicht sein. Verstehe. Jetzt ist dein Sohn... Und das bringt auch mehr in der Freundschaft. Ja, das ist was Solides. Ja. Dein Sohn ist ja jetzt ein erwachsener Mann. Ja. Hat der schon auch Kinder? Ja, der hat 2 Enkelkinder. Und wie gehen die Enkelkinder damit um? Das weiß ich nicht, ob die das wissen. Ach so. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber Schwiegereltern von meinem Sohn, seine Familie weiß davon. Mhm. Wie alt sind die Enkelkinder? Das Mädchen, das ist 17. Ach so, auch schon Und der Junge ist 14. Also sprichst du mit deinem Sohn da nicht so offen drüber nach dem Motto, erzähl's den Kindern doch, nun ist es doch auch egal? Ich überlasse meinen Sohn, wann er denen das erzählt. Und offensichtlich hat er es dir noch nicht erzählt, ne? Sonst hätte er dir das erzählt. Ich weiß es nicht. Hast du den guten Draht zu dem Sohn mittlerweile? Ja. Ja. Und er hat auch zu mir gesagt, warum hast du das eigentlich nicht schon längst gemacht? Ne? Ja. Ja, dann wird das den Enkel auch erzählt haben. Was soll man denn da hinterm Berg halten? Ja, ne? Ja. Mensch, Gerd, das ist eine schöne Geschichte. Und ich ermesse das wirklich, was das für jemanden deines Jahrganges bedeutet, dann so einen großen Schritt noch zu machen. Wir hatten am Dienstag noch mal so einen einmaligen Abend in der Rosa Strippe über Altern, ja. Mhm. Und da war auch einer mit aus Düsseldorf, der ist in so einer Gemeinschaft, ja. Ja. Und der hatte mir angeboten, ich möchte doch da hinkommen und sie würden jetzt am Freitag zum Beispiel Käsespätzle machen und sie würden auch miteinander reden und würden auch selber bestimmen, was sie unternehmen würden. Mal gingen sie kegeln, mal gingen sie bowlen. Also so eine schwule Gruppe ist das. Das ist eine schwule Gruppe. Ja. Und ich glaube, dass man da auch ganz gut aufgehoben ist. Ja, dann geh doch mal hin. Da gehe ich morgen hin. Siehst du, die machen die lecker Käsespätzle, kann man ja nicht nein sagen. Ja, und da kommt auch noch eine Gruppe aus Essen hin. Ja. Mensch, Gerd, schöne Geschichte. Gut, dass du angerufen hast. Ja, und nochmal einmal darauf zurückzukommen, das Glück war eben, dass ich aus mir selber rausgegangen bin und habe mich mit 72 Jahren geoutet. Super. Kompliment, großes Kompliment, so muss es sein. Viel Glück weiterhin und vielleicht auch noch eine sehr nette, innige Freundschaft mit einem Mann. Ja. Ne? Alles Gute, Gerd. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Und wir grüßen noch einfach mal an dieser Stelle nochmal die Rosa Strippe in Bochum. Offensichtlich scheint das ja ein sehr ordentlicher Verein zu sein. Das ist doch schön, dass es sowas gibt. Holger, 41, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Holger. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Folgendes. Ich werde nächstes Jahr im Januar für 2 Jahre nach Indien reisen, nach Ladakh, und gehe in ein Schweigegelübnis ein. Ah, das ist ja interessant. Du gehst für 2 Jahre in ein Schweigekloster? Mhm. Du wirst also 2 Jahre schweigen? Richtig. Das finde ich spektakulär. Ja. Wie oft ich darüber schon nachgedacht habe, irgendwann so etwas vielleicht auch mal zu machen. Vielleicht nicht gleich 2 Jahre, aber doch einen längeren Zeitraum. Erzähl mal, wie kam es zu der Entscheidung, dass du dich dafür jetzt für diesen Weg entschlossen hast? Ganz einfach, ich war schon mal ein buddhistischer Mönch, circa 5 Jahre in Frankfurt und auch in Amerika. Bin dann wieder nach Hause gekommen, weil meiner Mutter ging es halt gesundheitlich sehr schlecht. Hab mich dann ein bisschen um die Pflege meiner Mutter gekümmert. Ja. Bin dann immer wieder nach meinem alten Kloster gegangen, wo ich vorher war. Das ist ein kleines Kloster, da wohnt eine Nonne und 2 Mönche. Das ist ein tibetischer Orden. Und das ist ein tibetischer Orden, sagst du? Ja, ich war vorher in einer Zen-Tradition und jetzt bin ich in einem tibetischen Orden. Kurze Zwischenfrage, mal so rein praktisch gesehen. Wenn man als Mönch in ein Kloster geht, in ein buddhistisches Kloster, wie geht das? Muss man da irgendwie Geld zahlen? Oder irgendwie, wie kann man einfach reingehen und da leben? Ja. Ohne was fürs Essen zumindest zu zahlen? Ich habe in der Praxis gearbeitet für traditionell chinesische Medizin, sprich Akupunktur. Ich habe dort mitgeholfen. Also ich habe dann auch, später bin ich dann in ein anderes Kloster noch gekommen und habe dort dann auch die haben so ein Schulungszentrum da gehabt und dort haben wir dann immer auch die Zimmer sauber gemacht oder so. Also wir mussten da auch schon arbeiten. Also man macht sich nützlich, man sitzt da nicht nur, sondern man macht sich. Wie geht das denn, wir alle sind ja in einem doch engen Korsett hier in unserer Welt. Da gibt es Rentenversicherung, Krankenversicherung und all den ganzen Kram. Wie hast du das denn dann weiter bedient oder hast du es gar nicht bedient? Also in Indien ist es so, ich habe gesprochen mit einer guten Freundin von mir, man kann eine Auslandskrankenversicherung irgendwie abschließen, die geht ein halbes Jahr. und dann kann man die danach immer irgendwie verlängern. Ich glaube, das kann man bis maximal 2 Jahre machen irgendwie. Und das willst du so auch tun? Ja. Ja. So, jetzt aber zu den eigentlich spannenden Fragen neben der Krankenversicherung. Du hast gesagt, also dass du im Kloster schon warst. Also das heißt, du bist schon vertraut mit einer gewissen Praxis der Spiritualität. Warum jetzt diesen, das ist ja noch ein drastischerer Schritt, wenn man das vielleicht so ausdrücken darf, dass man in ein Schweigekloster geht. Warum? Also direkt das Schweigenkloster ist es nicht. Die haben einen Trakt, das ist ein Retreathaus mit angeschlossen. Das heißt, das sind auch noch andere Menschen, die dann für etwas kürzere Zeit oder längere Zeit dort in ein Retreat, man nennt das Retreat, eintreten kann. Und dann einfach nur für sich dann auch ist. Aber du wirst schweigen? Ich werde schweigen, genau. Mhm. 2 Jahre lang. Ja, aber nochmal die Frage, warum? Ganz einfach, weil ich mich für mich selber finden möchte. Ich möchte die Dinge von einem anderen Standpunkt angucken, möchte meine Praxis noch vertiefen, gerade in dem spirituellen Weg und einfach auch das Intensive, gerade in dem Buddhismus, das richtig zu verstehen. Und da habe ich dann mit einem Meister gesprochen, also ein tibetischer Meister, ein großer Lama. Und der hat mich dann auf diesen Weg, auf diese Idee gebracht. Mhm. Er hat mich doch angesprochen, weil er geht auch in einen Retreat, er bleibt aber 7 Jahre in einem Retreat. Erklärst du nochmal, was Retreat genau heißt? Ein Retreat ist, man geht in ein Haus, dort ist auch ein wunderschöner Garten noch und man verbleibt eigentlich dann für eine gewisse Zeit in diesem Haus und macht dann halt Praxis, also buddhistische Praxis. Mhm. Das heißt, wir meditieren sehr viel. Mhm. Wir machen Rituale, wir singen sehr viel. Also gesungen wird, aber es wird nicht gesprochen. Jetzt kann man ja das in zweierlei Hinsicht bewerten und beurteilen. Einerseits könnte man sagen, das ist jemand, der geht einen sehr ernsthaften Weg hin zu einer spirituellen Erfahrung. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, das ist ja der absolute Ego-Trip. Genau. Wie siehst du es? Also ich würde es nicht als Ego-Trip bezeichnen. Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, die Dinge von einem ganz anderen Standpunkt anzuschauen. Machst du das ausschließlich für dich? Nein, überhaupt nicht. Für wen sonst? Ich mache es, um ein anderes Verständnis zu bekommen. Man kann es gar nicht so beschreiben. Mhm. Also unser Meister sagt immer, wenn du auch in deinen Schweigegelübnis gehst, dann machst du es eigentlich nicht für dich, sondern gerade für die Menschheit oder nicht für die Menschheit, aber für die Dinge, die da sind. Mhm. Man kann es gar nicht so beschreiben. Also ich habe den Buddhismus, weil es ist ja keine Religion im herkömmlichen Sinne, von einer ganz anderen Warte auch kennengelernt. Mhm. Wie kannst du das denn dann an die anderen, an die Menschheit, an die Mitmenschen weitergeben? In welcher Form? Also ich habe mit einem Meister gesprochen, der war auch 7 Jahre in einem Retreat und er hat danach ein Buch geschrieben, hat auch sogar jetzt 2 Bücher geschrieben und er war sehr offen, sehr sehr sehr mit sich selbst im Reinen, er konnte Dinge ganz anders da bewerten, er ging auch mit den Dingen ganz anders da um. Also ich habe festgestellt, wir leben sehr oberflächlich hier in unserem... Davon gehe ich auch raus. In unserem Mikrokosmos. Ja, und vor allen Dingen in unserer westlichen Welt. Ja. Gehst du auch noch einem Beruf nach, außer... Ja. Ja, was machst du? In der Zeit arbeite ich noch in einer Hospizstiftung und betreue dort AIDS-kranke Menschen. Ah, jetzt verstehe ich. Mhm. Würdest du nach... Oder planst du nach diesen 2 Jahren Indien eventuell dann wieder in diesen Beruf zurückzugehen? Oh, das weiß ich nicht. Denn was ich mir jetzt gut vorstellen kann, ist, dass all das, was du in dem Kloster schon jetzt erlebt hast oder in den vergangenen Jahren erlebt hast, eventuell auch das, was du erleben wirst, dass du da sehr viel an beispielsweise Sterbende weitergeben kannst. Und entsprechend auch die Kraft und die Stärke hast, dich mit dieser schweren Thematik auseinanderzusetzen. einem Menschen im Sterben sehr gut beizustehen? Wir im Buddhismus sagen ja, im Sterbeprozess ist ja nur ein Schritt, den man macht. Mhm. Man geht in eine andere Dimension oder man beginnt ein neues. Und ich denke, da kann man viel machen. Ja, das stimmt. Also im Buddhismus ist es eine andere Ansicht, jetzt sagen wir mal, wie im Christentum. Obwohl jeder Mensch auch Buddhist sein kann, auch wenn er Christ oder Muslime ist. Also das ist einfach nur eine Praxis. Nun weiß ich von den Buddhisten, dass der Buddhist sehr gegenwartszentriert lebt. Dass das eine der Weisheiten des Buddhismus ist, im Jetzt zu leben. Und daher wahrscheinlich auch deine Antwort vorhin, dass du nicht weißt, was du nach den 2 Jahren machen wirst. Hast du keine Pläne? Wirklich nicht? Im Moment lebe ich im Hier und Jetzt. Ich bin sehr präsent, ich bin da. Ich gucke, was kommt. Und ich weiß auch nicht, was mich erwarten wird in diesen 2 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob ich es durchhalte. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Ich kann nur sagen, ich habe es vor. Ich habe es schon mal gemacht. 2009, dort habe ich 7 Monate geschwiegen. Ja, das heißt, du hast schon ein gewisses Training und weißt schon, was das Schweigen mit dir macht. Das weißt du schon. Natürlich weißt du nicht, was das Schweigen mit dir macht, wenn du über 2 Jahre schweigst. Ich finde das einen sehr, sehr bemerkenswerten und interessanten Weg, den du gehst, Holger. Vielleicht können wir beide irgendwann noch mal telefonieren. Ja. Das würde mich sehr interessieren und würde mich sehr freuen. Ja, ich finde deine Sendung, ganz kurz noch, ich finde deine Sendung super. Ich danke dir sehr. Du machst sehr viel mit den Menschen. Du gibst sehr viel von dir auch weiter, muss ich immer wieder feststellen. Also du öffnest dein Herz immer sehr, sehr groß. Also es ist eine tolle Gabe, dass man sowas kann. Ich danke dir sehr herzlich. Lieber Holger, dann wünsche ich dir eine gute Reise nach Indien und einen guten Beginn in dieser ungewöhnlichen Zeit und auf dass diese Zeit für dich sehr fruchtbar und sehr gut wird. Danke. Alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Wir haben 1.38 Uhr. Und hier ist der Harald. Harald ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Harald. Hi. Wäre das für dich auch was, ein Schweigekloster? Eine echte Herausforderung. Man muss ja in der Warteschleife immer auch ein bisschen abwarten, bis man dran ist. Also ja, es verschlägt einem erstmal die Sprache. Ich weiß nicht, ob ich keine Ahnung. Puh. Naja. Also ich kann mir das vielleicht für eine Urlaubslaune von 2-3 Monaten kann man sich das vielleicht vorstellen, ganz raus. Ja, aber 2-3 Monate ist ja auch schon viel. Wenn man das schafft und das mal gemacht hat, ist sicherlich auch eine große und interessante Erfahrung. Wie es dann weitergeht, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich habe eine große Faszination dafür. Ich kann gut mit mir alleine sein. Mhm. Das hilft. Mhm. Ja. Harald, aber dein Thema, du hast wegen was anderem angerufen. Ja, ich bin auch noch mal an gestern dran, Glück im Unglück. Mhm, ich habe das sehr oft und sehr viel in meinem Leben an Glück und Unglück zusammen gehabt und deswegen hat sich die Redaktion jetzt eine Geschichte rausgepickt. da gehört alles dazu rein. Also wirklich wundersame Wendungen. Also die Geschichte, die die Redaktion sich ausgesucht hat, ist die. Also du hast die Geschichte. Dann hat die Redaktion gesagt, dann nehmen wir die. Okay. Ja. Die nehmen wir für die Sendung rein. Mhm. Also ich komme als frecher Teenie daher und versuche irgendwie im Leben klarzukommen. Ich habe körperliche Schwierigkeiten gehabt. Ich habe in schulischen Leistungen schlecht dagestanden, bin 3-mal sitzen geblieben. Ich habe keine gute Chance gesehen, in eine Lehre reinzukommen. Mhm. Ich habe revoltiert. Ich war bissig, meinetwegen war ich auch schlau, aber ich habe mich sehr renitent gehalten. Ich habe das Fernsehen verweigert. Ich habe die PC-Welt verweigert, weil ich habe das zu einem Zeitpunkt erlebt, wo ein 16-Jähriger ein Virus irgendwie implantiert hatte und das einen milliardenschweren Schaden in der PC-Welt ausgelöst hatte. Aber die PC-Welt kam ja dann erst sehr viel später. Ich rede jetzt von 80ern. Ja genau, aber du mit also Schule und Sitzenbleiben ist ja schon länger her. Ja, ja. Und ich hätte jetzt als Vorgabe, ich muss ja von dem Unglück vorher erstmal erzählen. Verstehe, ja, genau. Von der Arbeitslosigkeit. Von der Arbeitslosigkeit und von der Hoffnungslosigkeit. Mhm. Ich bin zwei, dreimal von der Bundeswehr geholt und doch nicht geholt worden. Man hat mich bei Bewerbungsgesprächen immer wieder so komisch geschnitten. Also das war eine sehr schwere Zeit. Hast du denn ein überhaupt irgendwann mal eine Lehre oder Ähnliches gemacht? Gar nichts. Gar nichts. Kein Schulabschluss? Ja, ich meine 12. Klasse, also hätte was geben können. Also und, du, du hast dich so sperrig durchs Leben gewurstelt. Ja, ganz sperrig. Ja. Und ich bin dann von einem Freund gefragt worden, ob ich nicht vielleicht lustig wäre, in einen Ferienjob einzusteigen. Er hätte da von einem Studienkollege gehört, das gäbe also in der Computerbranche gibt es irgendwie einen Job, Dateneingabe. Also im Prinzip, ich sag jetzt mal, Telefonbücher abschreiben. Mhm. Irgendwann mal muss ja ein Mensch ein Telefonbuch geschrieben haben im ersten Moment. Erzähl es mit dem Telefon. Jetzt geht's los. Also die Firma hat also dann eine Verbindung mit der Firma IBM. Ging es also um Telekommunikation und so. Mhm. Und da habe ich mich beworben und da habe ich im Vorgespräch habe ich dann kurz wohl einen klugen Eindruck zwar hinterlassen, aber dann haben sie mich eben auch gefragt, ob ich denn Ahnung von PC hätte. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Mhm. Ja, ob ich denn Ahnung von Programmierung hätte. Ja. Keine Ahnung. Ob ich denn schon mal mit diesen Systemen gearbeitet hätte. Keine Ahnung. Gut. Und auf Wiedersehen, oder? Sie sind unser Mann. Ehrlich? Die haben gesagt, Sie sind unser Mann? Sie sind unser Mann. Wir brauchen einen, der keine Ahnung vom System hat. Wir brauchen einen, der nicht weiß, was wir hier für Verabredungen haben. Wir brauchen einen, der schlau genug ist, uns einfach Sand ins Getriebe zu streuen. Wir brauchen einen, der uns die Maschine vor die Wand fährt. Wir brauchen einen, der schlau ist, der, das nennt sich heutzutage Systemtester. Was hast du denn dann konkret gemacht, ohne IT-Kenntnisse? Was hast du gemacht? Ja, es ging um die Telefondigitalisierung und dann bin ich zum Beispiel hingegangen und habe der Telefonanlage ab Daten manipuliert, in dem Sinne, also im Auftrag der Firma. Mhm. Habe meinetwegen, damals gab es ja noch Telefonzellen mit Bargeld. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel den Fahrer, der das Bargeld einsammelt, den habe ich betrügen lassen und habe dann das Geld in seine eigene Tasche laufen lassen. Und habe einfach mal geguckt, was macht der Computer, wenn ich das mache. Mhm. Ach so. Also mein Paradebeispiel war der 29. Februar 4444. Mhm. Das Problem habe ich einfach so in den Rechner reingeschossen. Und das hat damals Ende der 80er Jahre 5 Großrechnersysteme am Mittwochmittag ins Wochenende geschossen. Ach. Es hat 150 Top-Programmierer in ganz Deutschland ins Wochenende geschossen. Ab da war ich ein bunter Hund, ab da war ich bekannt. Ich durfte alles, ich durfte so jeder Tag und Nachtzeit an jeden Rechner ran. Ja. Ich sollte dokumentieren, was ich da tue. Das ist ja eine Aber verrückte so bin ich von ganz klein nach ganz oben. Ich habe angefangen mit 10 Mark die Stunde und das ging durch. Ich habe zum Schluss habe ich also 70, 80 Mark die Stunde gemacht. Mhm. Aber du wurdest dann ja auch immer mehr zum Fachmann wahrscheinlich. Obwohl das ja nicht war. Ja, aber das Problem ist, in dem Moment als Tester machst du das nicht lange. Da musst du schon einen Defekt haben. Also man sagt, Systemtester müssen so viel Intelligenz haben, dass sie den Programmierer aufs Kreuz legen können. Aber du gehst nicht jahrelang mit dem Killerinstinkt ins Büro heute mache ich dich kaputt, heute mache ich dich alle. Das funktioniert nicht. Das macht man 2-3 Jahre. Das war in den 80er Jahren, sagst du, Ende der 80er Jahre. Ende der 80er Jahre. Das ist ja verrückt. Da wurde die Digitalität in Telekom umgestellt und da war mit der vierstelligen Jahreszahl. Ja. Und dann habe ich meinetwegen auch was, also wenn man das heute im Realen machen würde, würde es ja eben nicht funktionieren. Aber ich habe es damals als Test gemacht, habe meinetwegen einer alten Frau eine Telefonleitung mit 20 Telefonanschlüssen legen lassen und habe sie auf der Rechnerseite am nächsten Tag sterben lassen. Und dann war die Firma in Aufruhr, weil sie hätten 20 Lieferwagen rausgeschickt, die 20 Telefonleitungen hätten montiert, obwohl die Frau ja eigentlich schon tot gewesen ist. Siehst du, dass es sowas gab oder gibt, wusste ich auch gar nicht, dass Firmen solche Leute einstellen, die genau sowas machen. Was machst du heute? Heute bin ich Musiker. Heute bin ich Musiker. Und funktioniert's? Ja. Ja, es funktioniert wunderbar. Wahrscheinlich, das war wahrscheinlich ein Traumstart. Wahrscheinlich so wie du drauf bist, du kannst keine Noten lesen, du kannst kein Instrument spielen, bist aber in einem Symphonieorchester. Ja, so ungefähr schon. Ich komme wirklich, ich war auch da sehr renitent. Ich bin aus der Kindermusikschule damals rausgeflogen, weil ich eben so renitent war. Ja. Aber ich habe mir das im Nachhinein dann noch angeeignet. Also inzwischen kann ich auch Noten lesen. Also. Und ich bin dabei jetzt sehr, sehr erfolgreich. Das ist schon richtig so. Aber das war der Startschuss, war natürlich die Anforderung an meine Treue, dass ich begriffen habe, dass wenn ich das Ding mache, was ich kann, und wenn ich das durchziehe, was ich für mich richtig halte, dass ich dann irgendwann ja doch vielleicht einen finde, der mich respektiert und der mir den Zuspruch gibt. Ja, und es fing so schwierig an. Das hat mich wahnsinnig durchgehalten und das hat mir natürlich, also es war ein riesengroßes Geld. Ich habe, ohne Scherz, ich habe in der Zeit bestimmt 250.000 Mark gemacht, als ungelernte Hilfskraft. Wahnsinn. Das will man nicht glauben. Also eine tolle Entwicklung in deinem Leben, da gratuliere ich dir herzlich für und hoffe, dass es weiterhin bei dir gut und unkonventionell läuft, Harald. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Dann komme ich mit dir nach Indien und wir schweigen uns mal ein Jahr lang an. Ganz genau. Tschüss Harald, alles Gute. Schönen Tag. Ciao, tschüss. Falls ihr irgendwie immer so merkwürdiges Geräusch im Hintergrund hört, mein Stuhl quietscht heute. Na, jetzt wieder nicht, aber gerade. Wir werden ihn mal ölen. Ich glaube, im WDR gibt es irgendwo noch ein bisschen Öl versteckt. Jetzt, man muss viel hin und her wippen, dann geht es. Naja. So, hier, da war's wieder. Hier ist Sven. Sven ist 34. Guten Morgen, Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. So, um was geht's bei dir? Ja, schwierig anzufangen. Wir haben auch schon mal vor fast genau 2 Jahren telefoniert, aber bei der Vielzahl von Gesprächen wirst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Du musst ein paar Stichworte zu deinem Thema sagen. Ja, es geht um Probleme mit meiner Frau und vor 2 Jahren ist sie schon mal, war sie plötzlich weg. Ich war alleine mit unserem Sohn dann zu Hause. Mhm. Wir sind dann wieder zusammengekommen nach einiger Zeit, noch ein bisschen hin und her. Also ich war zwischenzeitlich ausgezogen. Dann im letzten Jahr ist es dann wieder passiert mit einem Arbeitskollegen. Da bin ich dann richtig ausgezogen. Also vorher war ich bei Familie und sowas. Und also sie hatte was mit dem Arbeitskollegen? Genau. Ja. Und dann bin ich hier ein paar Straßen weitergezogen in eine eigene Wohnung, was für mich dann auch nicht so einfach war. Erstmal finanziell alles. Ja. Der Sohn ist wie alt jetzt? Unser Großer ist 5,5. Es gibt da noch einen Kleinen. Genau, und das ist eigentlich das momentane Problem. Sie war dann ja letztes Jahr, dann hatte sie ja was mit dem Arbeitskollegen, ich war ausgezogen und so der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen. Also ich komme auch, ich liebe sie halt. Aber du wohnst nach wie vor in deiner eigenen Wohnung? Nein, jetzt wohne ich eigentlich wieder mit ihr zusammen. Also ich bin letztes Jahr im November ausgezogen und dann war immer noch Kontakt und sowas. Und dann wollten wir es eigentlich auch erst versuchen und dann kam noch dazwischen, dass sie schwanger war von dem anderen. Ach so, von dem anderen. Ja, und trotz alledem habe ich dann gesagt, okay. Ach so, jetzt ist da ein neues Kind, das Kind ist von einem anderen Mann. Genau. Und dennoch seid ihr wieder zusammengekommen. Ja, genau. Ich bin dann im März, April rum. Ja, im April müsste es gewesen sein, bin ich wieder, aber du wieder eingezogen. Du wirkst. Und bitte? Ich sag, du wirkst alles andere als froh oder fröhlich oder glücklich. Nein, weil wir haben das dann zusammen die Schwangerschaft durchgemacht. Ich war bei der Geburt dabei, alles schön und gut. Und für mich, ich mache da auch keinen Unterschied. Das ist mein Sohn. Ich bin auch auf dem Papier natürlich der Vater, weil wir verheiratet sind. Und der andere Mann weiß nicht, dass dieses Kind von ihm ist. Doch. Weiß er. Er will sie auch zurück. Und wir hatten eigentlich aber gesagt, wir wollen alles versuchen, dass es nicht dazu kommt, dass er das Kind bekommt, sondern dass es unser Kind ist. Eine Frage noch. Und auf dem Papier, du bist der Vater offiziell? Ja, weil wir ja verheiratet sind. Ja gut, aber dann geht das erstmal automatisch. Also hätte man einen Vaterschaftstest machen müssen. So, also das wäre kompliziert und sehr, sehr, sehr teuer geworden, wenn. Außerdem wollten wir auch nicht, dass er Kontakt hat, weil er ist ein komischer Typ. Und ich dachte eigentlich, es ist alles gut, wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied. Ich habe beide Kinder lieb und so weiter. Und heute Abend komme ich nach der Arbeit nach Hause und er steht in der Wohnung. Der andere. Aber der Kontakt war ja schon abgebrochen, ne, zwischen den beiden. Eigentlich. Sagte deine Frau, aber. Das ist ja mein Problem. Nun stand er in der Wohnung. Und dann? Ich war perplex. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hab dann nur gesagt, verschwinde. Er ist dann rausgegangen, wortlos. Ich habe sie dann zur Rede gestellt. Und ja, sie sagt jetzt, sie hat es nur gemacht, damit er das Kind mal sehen kann, weil sie hätte Angst, er würde sonst zum Anwalt gehen und alles würde noch viel schlimmer werden. Nur es sind so viele Lügen gewesen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich wollte eigentlich nur wieder glücklich mit ihr werden und mit den beiden Kindern. Und ich bin nicht mehr so ganz sicher. Aber habe ich nicht damals zu dir gesagt, die Frau spielt mit dir? Ja. Sowas ja. In der Richtung, ne? Ja, sicher. Mhm. Und ich bin auch jetzt absolut misstrauisch. Nach dem, was du erzählt hast, nach dem, was damals passiert ist. Jetzt taucht der Mann da auf und redet sich so raus. Ob das die ganze Wahrheit ist? Wie verhält sie sich? Genau. Wie verhält sie sich denn so dir gegenüber, so im Alltag und? Ich habe schon so noch das Gefühl, ich weiß nicht, ich fühle mich oft so nur noch so als Eltern halt, ne? Weniger als Paar. Als Mann. Also ja, mir fehlt schon auch einiges so. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, sie läuft so vor mir weg. Ja. Ach so. Ist sie zärtlich noch zu dir? Selten. Also, wie gesagt, es gibt Momente, da ist alles gut und die bauen einen dann auch wieder auf, also und auch meine Kinder sowieso. Und dann gibt es wieder so Momente, wo ich so am Zweifeln bin. Und mir geht's dabei ja auch nicht gut. Also ich war wie? Einmal war ich in einer Klinik, weil ich depressiv geworden bin oder ich habe auch große Probleme. Ich so eine Angsterkrankung auch. Nicht nur dadurch, denke ich mal, aber das hat dann natürlich verstärkt. Mhm. Das ist mir auch das Arbeiten schwer gefallen ist und alles. Und ich, lass mich noch was fragen zu der Beziehung. Schlaft ihr denn noch miteinander? Also seitdem ich jetzt wieder da bin, seit April, haben wir zweimal miteinander geschlafen. Also einmal in der Schwangerschaft noch, und da sagte sie hatte Angst vor, weil auch die Schwangerschaft nicht so glatt verlief. Mhm. Das war für mich dann auch okay. Mhm. Und dann hinterher, ja, vielleicht zweimal, weiß nicht. Ist das von dir dann ausgegangen? Nein, dann schon von ihr. Ich mag da auch gar nicht so den ersten Schritt machen. Ich habe so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ich will nicht abgelehnt werden. Dann, also, ich kann das schlecht erklären. Du fühlst dich nicht geliebt von der Frau. Nicht wirklich geliebt. Nein. Also oft zumindest. Und das dann, schon? Dann kommen dann denke ich immer so, das hat alles keinen Sinn mehr. Mhm. Dann kommen aber wieder andere Momente, wo ich mir dann nicht sicher bin. Und ich habe halt das Gefühl, ich will eigentlich nicht gehen. Ich will es nicht aufgeben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn sie mich nicht mehr wollte, sie würde es auch nicht sagen. Und ich habe sie oft genug gesagt, dann sag es halt. Quält ihr euch? Dann könnte ich abschließen. Quält ihr euch da und wurstelt so vor euch hin? Und beide sind unglücklich und es gibt Lüge und es gibt so viel unausgesprochene Dinge in eurem Leben, die zwischen euch stehen. Und glaub mir, deine Stimme klingt sehr unglücklich. Das habe ich sofort gemerkt am Anfang. Sehr belastet und als würde die Stimme sagt mir eigentlich schon, dass du weggehen musst. Ja, ich hab Angst, weil wo ich ausgezogen bin, ich bin in so ein Loch gefallen. Also erstmal war irgendwie so die Befreiung da und dann nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, weil ich glaube, dass du auch nicht losgelassen hast. Nein, das sowieso nicht. Das hast du nicht gemacht. Und dass man erstmal in ein Loch fällt, ist ja auch klar, wenn man sich trennt. Aber es klingt so. Das Gefühl, es geht nicht weiter. Ich habe Momente gehabt, da habe ich tagelang im Bett gelegen. Ich bin nicht mehr aufgestanden. Mhm. Wenn dann die Termine waren, dass unser Sohn dann gekommen ist, klar, dann habe ich mich zusammengerissen und aufgerafft. Aber alles andere ist mir eigentlich egal. Wie ehrlich ist die Frau? Würde die Frau in einer Therapierunde wirklich sagen, was sie will? damals schon Eheberatung und sowas gemacht. Das hat sie dann damals mehr oder weniger gemacht, um mich zu beruhigen. Verstehe, das bringt also nichts. Bei manchen Menschen bringt das nichts, dann geht das auch nicht. Da muss man selbst entscheiden. Ich würde dir raten, Sven, wenn dass du für dich dir eine Hilfe suchst, eine Beratung suchst, entweder in Form eines wirklichen Therapeutens, eine Therapie, du sagst, dass du eine Angsterkrankung hast, dass du mit der Stütze oder Hilfe eines Therapeuten dein Leben besser ordnen kannst. Ich glaube nicht, dass du es alleine schaffst und ich habe Angst und Sorge, dass du da immer mehr in den Nebel und in den Sumpf da reingezogen wirst. Und dass ihr beides nicht schafft. Würdest du das machen? Würdest du auch alleine dich zu einem Therapeuten? Ja, ich habe das ja schon probiert. Ich war ja auch mal eine Woche in einer Klinik hier. Naja, eine Woche in der Klinik ist dann auch nicht. Ich finde, du musst einen festen Ansprechpartner haben. So wie wir jetzt reden, dass du jede Woche einmal eine Stunde zu einem kompetenten Menschen gehst und mit dem einfach so alles berätst, wie du dein Leben jetzt auch weiter dann gestaltest. Aber du musst natürlich auch irgendwie eine Haltung finden, eine Initiative. Ich habe so das Gefühl, dass du das auch alles so, dass du dich da auch so rein, aus Angst so reintreiben lässt. Wenn du jetzt eine Entscheidung fällst, ich gehe zum Therapeuten, dann musst du es auch machen. Und dann musst du auch mit richtigem Elan da hingehen und auch vielleicht irgendwann die einkalkulieren, dass die Konsequenz sein könnte, wirklich dich zu trennen von dieser Frau. Wie lange geht das jetzt schon so? Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Drei Jahre. Und wer weiß, ob sie nicht mit dem anderen doch noch weiter Kontakt hat und es dir nicht sagen will, weil sie Angst hat, dich zu verletzen oder weil sie dich hintergehen will. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist. Ich habe manchmal das Gefühl, sie will dann nicht doof dastehen, weil ihre Eltern waren halt eigentlich, die haben immer zu mir gestanden. Ich habe da auch eine Zeit lang gewohnt und sowas. Ich habe eigentlich einen ganz guten Draht. Weißt du, Sven? Und diese ganze Konstruktion mit dem Kind ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, es ehrt dich sehr, dass du das Kind annimmst. Aber irgendwann wird das Kind auch fragen, wer ist mein Papa? Was dann? Bist du mein Papa? Ja, sicherlich ist das schwierig. Irgendwann wollten wir es ihm sagen, wenn er alt genug ist. Vielleicht lässt du dich viel zu sehr von dieser Frau demütigen. Und ich glaube, dass man dich sehr gut demütigen kann. Stimmt das? Was schon viel passiert über die Jahre, was, denke ich, weniger so lange mitgemacht hätte. Zeig mal ein bisschen mehr Kante. Ja. Du bist so defensiv, habe ich den Eindruck. Da verliert die doch allen Respekt vor dir, wenn du so defensiv bist. Ja, ich hab Angst vor der Konsequenz, nicht klarzukommen. Wenn man Angst hat, Sohn nicht da sein zu können. Es gibt, du bist nicht der erste Mann, es gibt 1000 gute Möglichkeiten, das zu regeln. Wenn man Angst hat, muss man sich der Angst stellen. Und du läufst vor der Angst weg. Ja, das auf jeden Fall. Also Sven, mein dringender Rat wäre, dass du dir eine kontinuierlich kompetente Hilfe an die Seite holst. Ich möchte aber auch, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir spricht, die Christina. Darf die dich jetzt gleich nochmal anrufen? Ja. Gut, dann machen wir das so. Dann wünsche ich dir alles Gute, dass du eine gute Entscheidung findest für dein Leben und dass sich das wieder in eine gute Bahn findet für dich, mein Lieber. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Du legst bitte auf, Sven, und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. Klar, danke. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht der Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Tschüss.